Ja, grüß euch, liebe Freunde. Wollte mich noch einmal ganz kurz melden, weil der Artikel finde ich sehr sicher. Ich habe mich das auch schon gefragt und gerade auch, ich schreibe in einem Artikel darüber zu recherchiert. Also es ist nicht so, dass man keinerlei juristische Handhabe hat. Es gibt das Bundesamt für Katastrophenschutz. Ja, man mag es kaum glauben, Deutschland verfügt über ein Bundesamt für Katastrophenschutz. Wahrscheinlich nicht am Wochenende, nicht an Feiertagen und auch nur bis 16:30 Uhr, bis die Beamten in Feierabend gehen. Also ja, gut, das war jetzt etwas sarkastisch übertrieben, aber in der Realität wird es sogar auch so sein. Und natürlich hat der Staat auch eine Garantenstellung, das heißt eine Garantenpflicht. Das heißt, wenn der Staat von einer drohenden Gefahr Kenntnis hat, was er ja hatte, wie wir jetzt seit 2, 3 Tagen wissen, wie es in der Times stand und jetzt auch viele deutsche Medien übernommen haben, dass ganz explizit vor Unwettern, vor Starkregen und vor einer Naturkatastrophe gewarnt wird. Und sie gibt dieses Wissen nicht an die Bevölkerung weiter durch eine große Informationskampagne, dann ist die Garantenstellung missbraucht worden. Das ist eine juristische Strafbarkeit entstanden. Und der Fachanwalt, den dann die Bild interviewt hat, spricht ganz klar von fahrlässiger Körperverletzung oder sogar fahrlässiger Tötung durch Unterlassen, Mindeststrafe bis zu 5 Jahren Gefängnis. Das bedeutet aber, dass Leute auch Anzeige erstatten müssen, weil wir wissen, die Justiz ist komplett politisch gesteuert. Wenn aber Bürger Anzeige erstatten, dann müssen sie etwas machen, dann müssen sie ermitteln. Genauso wird eine interessante Frage aufgestellt: Trifft den öffentlichen Rundfunk eine Mitschuld, also den Staatsmedien ARD und ZDF, weil natürlich auch sie eine Garantenpflicht haben. Nämlich, sie können auch verpflichtet werden, amtliche Gefahrensdurchsagen sofort und im Wortlaut zu senden. Das ist alles behördlich, verwaltungstechnisch geregelt. Das haben sie auch nicht getan. Stattdessen senden sie für über 8 Milliarden Euro irgendwelche Konserven, während die Menschen ertrinken in ihren Wohnungen und in ihren Autos. Also auch da würde sich eine Anzeige lohnen. Ja, also wer immer davon betroffen ist, wenn immer die Hutschnur gerissen ist, kann ich nur raten, auch Strafanzeige zu stellen, ordentlich zu begründen. Alleine der Bildartikel gibt die Begründung für die Strafanzeige da. Und ja, dann kann man mal gucken. Strafadressaten wäre zum Beispiel der Leiter des Katastrophenamtes, das ist Armin Schuster, ein CDU-Politiker natürlich, ist eine Bundesbehörde und der Bundesbehörde steht der Bundesinnenminister vor, der 72-jährige Greis Horst Seehofer, der noch auf seiner Abdankung wartet. Also diese beiden wären sicherlich Adressaten für eine Strafanzeige. Und dann würde man sich mal gucken, ob sich das Gericht erdreistet, diese abzulehnen oder sofort einzustellen. Ich bin mir da gar nicht mal so sicher. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, damit auch endlich mal Politiker zur Verantwortung gezogen werden. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, macht's gut, ciao.